Deutschlandfunk, Studiozeit. Mit einem feierlichen Gottesdienst und in Anwesenheit von Papst Benedikt XVI. Begeht der südfranzösische Wallfahrtsort Lourdes am Wochenende den 150. Jahrestag der Marienerscheinungen von 1858. Damals im Februar wollen einige Hirtenkinder, unter ihnen Bernadette Soubirou, an der Grotte von Massabielle im Tal der Gave die Erscheinung einer weiß gekleideten Dame gehabt haben, in der sie nachträglich dann die Jungfrau Maria erkannten. Diese Erscheinungen wurden 1862 nach eingehender Prüfung zunächst vom damaligen Ortsbischof von Lourdes, Bertrand Laurence, anerkannt und 1891 auch von Rom ganz offiziell bestätigt. Bernadette Soubirou selbst wurde am 8. Dezember 1933 heiliggesprochen. Heute zählt Lourdes mit zu den meistbesuchtesten Orten Frankreichs. Das Übernachtungsaufkommen der 17.000 Einwohner zählenden Pyrenäenstadt kommt im Jahresdurchschnitt gleich nach Paris und Nizza. Hören Sie nun die Stadt der 1000 Gesichter. Ein Hörporträt der Stadt Lourdes von René Mioni. Poi i vari reparti dell'esercito, dopo tutti i familiari e tutti quelli non in divisa, quelli in borghese, militari o no, familiari o no, in borghese, dopo gli ultimi militari. Der Bürgermeister. Lourdes, 98% de ce que j'appellerais 98% der Besucher kommen aus religiösen Gründen nach Lourdes. Daran wollen wir auch nicht rütteln. Das muss allen klar sein. Es geht nicht an, aus Lourdes etwas anderes zu machen, als es ist. Seit den Erscheinungen an der Grotte hat sich die Stadt verändert. Sie hat jetzt eine Botschaft für die Welt. Das ist zu respektieren. Menschen aus aller Welt, aller Rassen, aus allen Berufen und sozialen Schichten kommen nach Lourdes. De tous les peuples, de toutes les catégories sociales, de toutes les professions viennent ici se recueillir devant le rocher de Massabielle. Laufen. Von Osten kommen sehr viele. Die Andenkenverkäuferin. Ja, wo von Kanada waren. De Kanada, on avait aussi des clients. Ja, sehr interessant. Kann ich empfehlen, wenn Sie irgendwie Ihre Sprachen anwenden wollen, kommen Sie nach hier. Lourdes ist eine ville européenne avant l'heure, puisque nous voyons ici depuis le. Lourdes war schon vor allen anderen Städten immer eine europäische Stadt. Seit Jahrzehnten schon kommen Deutsche, Engländer, Italiener hierher. Vor allem die Italiener. 60% aller ausländischen Pilger in Lourdes sind Italiener. 98% aller Menschen, die Lourdes besuchen, kommen aus religiösen Gründen. Avec d'autres villes qui sont des villes où la religion catholique joue un rôle important. Et pourquoi d'ailleurs dans les prochains mois ne pas nous jumeler avec Częstochowa en Pologne? Au début, Les guérisons étaient nombreuses. Der Facharzt. Les maladies étaient nombreuses. Parce que les traitements étaient quasiment insuffisants. Combien d'affections qui ont quasiment disparu. Am Anfang gab es viele Heilungen, denn es gab auch viele Krankheiten und die Behandlungsmethoden waren praktisch unwirksam. Viele Infektionskrankheiten sind seitdem verschwunden, etwa die Tuberkulose, die es bei uns kaum noch gibt. Damals aber, 1858, war sie die Krankheit schlechthin. Zwar macht sie sich heute wieder etwas bemerkbar, weil im Zusammenhang mit der Immunschwächekrankheit AIDS der Abwehrhaushalt des menschlichen Körpers anfälliger geworden ist. Aber zur Zeit Bernadettes war die Tuberkulose die Krankheit. Bernadette selbst ist an Tuberkulose gestorben. Und es gab damals keine Möglichkeit, sie wirksam zu behandeln. Es kamen damals viele Tuberkulosekranken nach Lourdes und viele von ihnen wurden gesund. Heute kommen diese Kranken nicht mehr. Sie werden bereits vorher behandelt. Nous savons bien que nous n'aurons plus parmi nos guérisons physiques. Parmi les guérisons physiques, la médecine ayant fait des progrès, beaucoup de maladies auront été traitées. Viele andere ähnliche Krankheiten sind auch verschwunden. Die Medizin hat Fortschritte gemacht. Viele Krankheiten werden bereits im Vorfeld behandelt. Die Kranken brauchen nicht mehr nach Lourdes zu fahren. Auch gibt es in Europa keine Epidemien mehr. Daher ist zu fragen, wer besucht eigentlich noch Lourdes? Die psychisch und physisch Behinderten. Nur, für die gibt es kaum ein Wunder in Lourdes. Denn ich glaube nicht, dass Gott uns zwingen will, dies zu glauben. Sollten wir aber eines Tages sehen, wie einem Arm amputierten der Arm nachwächst, so müsste man schon glauben. Das wäre sicherlich ein Wunder. Die wunderbaren Heilungen aber, die wir heute hier sehen, sind einfach nur natürliche Prozesse, allerdings beschleunigt und von einer ungewöhnlichen Qualität, wie sie keine noch so moderne Medizin heute vorweisen kann. Croire au surnaturel. Mais je crois que Dieu n'a pas voulu cela. Il a créé l'homme libre et nous ne voyons ici que des guérisons qui sont simplement des processus naturels, mais avec une accélération, une qualité de guérison qu'aucune médecine, même moderne, ne peut donner aujourd'hui. Alors, comme dit l'évêque de Lourdes à plusieurs, comme l'a dit l'évêque de Lourdes à plusieurs reprises, Monseigneur Sahuquet, les sanctuaires, die Heiligtümer und die Stadt Lourdes bilden nach den Worten des Bischofs unserer Stadt eine Schicksalsgemeinschaft. Es stimmt, wir haben vieles gemeinsam zu bewältigen, etwa die Aufnahme der vielen Besucher und Pilger. Allein im vergangenen Jahr waren es 5,5 Millionen Menschen. Zudem kommen mehr und mehr junge Menschen nach Lourdes. Das schafft Probleme. Wie soll man beispielsweise den fließenden und den ruhenden Verkehr in den Griff bekommen? Es kommen zudem immer mehr Tagespilger, die mit ihren Privatwagen anreisen. Wir brauchen dringend Parkmöglichkeiten. Lourdes war ja anfangs gar nicht auf den Ansturm der Pilger vorbereitet. Lourdes ist eine Kleinstadt mit 17.000 Einwohnern. Il est vrai que c'est une ville qui reçoit 5,5 millions de personnes sur 6 mois, mais qui, le reste du temps, est une ville de 17.000 habitants. Die Hotelsläden sind zu Ende Oktober, ist nichts mehr. Und die Saison fängt an Ende März. Die Angestellten, die gehen nach Hause und kommen Februar, Anfang März wieder zurück hierher nach Lourdes. Im Winter ist ja nichts, da ist zu. Das sind nur die Einwohner von Lourdes und es ist ja ganz wenig, sind nur einige tausend hier. Il y a moins de guéris parce qu'il y a moins de malades. C'est la première raison, enfin celle qui me paraît évidente. Il est hors de doute que autrefois, es gibt weniger Heilungen, weil es weniger Kranke gibt. Bis 1940 etwa war Lourdes für viele Kranke der Ort letzter Hoffnung. Auch hatte man früher den Grundsatz aufgestellt, um eine Heilung als wunderbar einzustufen, darf die betreffende Krankheit zuvor nicht behandelt worden sein. Das gibt es heute nicht mehr. Wer krank ist, geht zum Arzt und lässt sich behandeln. Viele Kranke kommen hierher, die bereits behandelt werden. Und wir müssen heute viel Mühe aufwenden, um eine Heilung anzuerkennen, denn die Kranken werden doch bereits medizinisch behandelt. Si la guérison vraiment devient stable, là nous pourrons dire, il a reçu un seul traitement, qui l'a sans doute amélioré la première fois, mais c'est une maladie qui habituellement évolue en rechute. Comment se fait-il qu'il n'ait pas de rechute depuis 10 ans? Die Caritas-Schwester. Irgendwo kommen die Kranken nach Lourdes und sie sehen, dass es also noch Menschen gibt, die auch krank sind, dass sie nicht die einzigen Menschen sind, die krank sind. Und sie sagen sehr oft, also auch zu uns, ich weiß, dass ich krank bin, aber ich sehe also Menschen, die noch schlimmer krank sind und ich kann mein Schicksal besser ertragen. Und viele sagen, also Lourdes hat mir irgendwie für eine ganze Zeit Kraft gegeben, dass ich meinen Alltag besser ertragen kann. Ne? Das ist an für sich so das Wunder von Lourdes für die Kranken, denn dass die vielleicht nach Lourdes kommen und geheilt werden, dass ein Wunder geschieht, ich glaube, das wäre falsch, wenn sie da mit rechneten, weil die Wunder ja ganz wenige sind, aber einfach dieses Seelische mit ihrer Krankheit zufrieden zu sein, sie anzunehmen und versuchen damit fertig zu werden und zu wissen, sie sind nicht ganz alleine, ja, das ist also so ein bisschen das Wunder für die Leute. Ne? Lourdes est une ville qui est la troisième ville en France qui amène le plus de devises. Was die Deviseneinnahmen betrifft, so liegt Lourdes nach Paris und Nizza auf dem dritten Platz. Lourdes ist ein Wirtschaftsfaktor für unseren Regierungsbezirk. Und was die Unterbringungsmöglichkeiten betrifft, so kommt Lourdes sofort nach Paris, noch vor Nizza. Wir können pro Nacht 40.000 Menschen in den Hotels unterbringen. Die Hotelier, die heißen Marchand de Soupe, die Suppenverkäufer. Wenn Sie die Hotels sehen, da sind ja die Menü ausgeschrieben, jede Woche dasselbe. Wissen Sie genau, Montag gibt es das, am Dienstag dieses. Denn die ganzen Pilger, die kommen ja alle 8 Tage. Also da haben Sie ja nicht mehr das Doppelte. Die schöne Saison ist ja vor allem am Ende vom Jahr. Also die sichere, sagen wir September, Oktober, November. Dann, und können Sie auch hier Skifahren. Wir haben das Meer gleich und können also 40 Kilometer weg von hier, sind Sie bereits auf einer Skistation. Und im Ganzen haben Sie ja hier 800 Hotels und Pensionen. Aber jedes Hotel hat ja noch ein Geschäft dabei, wenn Sie das gesehen haben. Selber inwendig noch ein Geschäft und dann die Einzelnen hier. Da sind auch die Preise weniger hoch als hier im Zentrum. Sicher Vorsaison, Nachsaison und Hauptsaison. Das ist ja alles programmiert. Da alles schon belegt. Also da, wenn welche kommen, die müssen suchen, wenn sie ein Zimmer wollen. Und dann haben sie ja Campingplätze rund um im Kreis von 40 Kilometern, können die überall unterkommen, auch hotelmäßig. Eine ganz große Organisation hier. Une fois ces premières constatations faites, der Facharzt. Les guérisons se sont multipliées. Il a fallu de plus en plus les contrôler. Donc les médecins sont venus voir. Es gab sofort viele Heilungen, daher musste man sie auch von Anfang an prüfen. Ärzte pilgerten nach Lourdes, um Zeuge der Heilungen zu werden. Unter diesen Ärzten waren Glaubende und Nichtglaubende. Das führte zu polemischen Äußerungen. Man versuchte je nach Sichtweise mittels der Heilungen die Erscheinungen von Lourdes zu beweisen oder sie abzulehnen. Für die einen galt das Argument, was die Medizin nicht erklären kann, ist somit Gottes Werk. Für die Nichtglaubenden war hingegen klar, dass unter dem Eindruck des medizinischen Fortschritts Gott ihrer Ansicht nach in der Medizin nichts zu suchen habe. Puisque ça se comprendra mieux, et ça rejoint votre question tout à l'heure. La médecine progresse, peut-être un jour comprendrons-nous mieux, et donc par conséquent, Dieu n'a pas sa place ici. Ce sera aussi toute une partie de notre démarche. Der Bürgermeister. Dans cette nouvelle municipalité, nous voulons aussi profiter de. Die Stadtregierung hat sich zur Aufgabe gemacht, das Stadtzentrum zu erneuern, um auch hier in der Oberstadt jene Orte besser zugänglich zu machen, an denen Bernadette Soubirous gelebt hat. Es muss eine Osmose geben zwischen dem Heiligtum in der Unterstadt und dem historischen Lourdes. Et donc il y aura, si vous voulez, pour répondre à votre question, une osmose plus importante entre la démarche spirituelle des sanctuaires et également le parcours historique. Die Kerzen. Die Andenkenverkäufer. Die Kerzen in allen Variationen, in Farbe, in einfach, in allen möglichen Formen. Dann die Kreuze in Holz, Holz mit Metall, das kaufen Sie sehr gerne. Was kaufen die Deutschen noch? Weihwasserkessel, das auch. In Porzellan, in Holz, in Plastik, das wird sehr viel gekauft. die jüngeren Leute fangen wieder an, Rosenkränze zu kaufen. Das heißt, haben wir dieses Jahr sehr, sehr viel verkauft. Die deutschen Leute kaufen mehr Holz, holzgeschnitzte Sachen mehr. Holz ist an sich sehr teuer und die Leute geben das schon aus. Sie geben lieber ein bisschen mehr Geld aus und möchten eine gute Qualität, kein Kitsch. Die Lateinländer, die haben ja gern alles, was glänzt und was so ins Auge sticht. Und die Deutschen, die sind ganz und gar dagegen. Die suchen immer das Schöne nur, aber Schöne, also die haben einen ganz anderen Geschmack. Also die suchen immer, bessere Sachen, also sagen wir mal, der Geschmack ist ja auch von jedem verschieden. Aber die Lateinländer, die haben alles mehr, was so glänzt und dann richtig ins Auge sticht. Das ist ja klar, da nehmen die alles mit. Und was die Deutschen total, total ablehnen, ganz und gar. Die finden alles kitschig hier, so ziemlich. An was sie glauben, das sind also die Medaillons. Da muss dann genau der Stempel drauf sein, den suchen sie auch. Die denken immer, sie werden irgendwie übernommen oder übers Ohr hauen. Ja, sicher. Vor allem die Lourdes Madonna wird sehr gesucht. Dann Kristall natürlich, wenn die große Masse kommt. Also ob es französische oder deutsche ja weniger sind, ja meistens kommen sie ja in Gruppen. Aber wenn hier die Nationaltage sind von Frankreich, die kaufen natürlich alles. Wenn sie vom Land kommen, Italiener ja sowieso, die nehmen alles mit, kriegen sie alles los. Il est vrai que durant la saison d'été, il y a un emploi saisonnier qui pose un problème pour l'hiver. Während der Sommermonate haben wir hier eine Saisonarbeit, die uns im Winter zu schaffen macht. Wir arbeiten derzeit an diesem Problem und versuchen, die Beschäftigungsmöglichkeiten in Lourdes zu verbessern. Aber das ist kein Lourdes-spezifisches Problem. Im gesamten Regierungsbezirk fehlt es an Beschäftigungsmöglichkeiten. Wir sind froh, dass sich nach und nach kleinere Industrie- und auch Handwerksbetriebe in Lourdes ansiedeln. Großindustrie können wir nicht gebrauchen, wegen der geistlichen Ausrichtung der Stadt. Je crois que il faut, d'ailleurs, si nous voulons avoir à long terme en Europe un problème d'emploi qui sera résolu, il faudra de plus en plus appuyer sur des petites et moyennes entreprises. Il y a une particularité à Lourdes, c'est que beaucoup d'handicapés viennent. Viele Behinderte kommen nach Lourdes. Daher müssen wir, trotz der Fußgängerzonen, gerade diesen Pilgern die Möglichkeit geben, im Auto oder Bus etwa bis zum Heiligtum fahren zu können. Ce qui est vrai, c'est que Lourdes est aux portes des Hautes-Pyrénées. Lourdes ne tient pas à tourner le dos aux Hautes-Pyrénées. Elle veut au contraire les regarder. Lourdes liegt zu Füßen der Hochpyrenäen. Wir gehören zu dieser Region. Und wir wollen noch mehr davon profitieren. Denn Lourdes ist gleichsam das Eingangstor zu den Wintersportgebieten in den Bergen, das Tor nach Spanien. Andererseits muss man aber auch wieder bedenken, dass 98% der Menschen aus religiösen Gründen nach Lourdes kommen. Sicher können die auch bei uns Ski laufen. Toutes ces barrages, toutes ces montagnes, toutes ces stations de ski, toutes ces voies pyrénéennes qui sont magnifiques. Simplement, je crois que ceci existe, il faut le développer. Il ne faut pas oublier que 98% des gens qui viennent à Lourdes, ils viennent pour des motifs religieux. Im Europa des Binnenmarkts wird Lourdes einen noch bedeutenderen Platz einnehmen, bedeutsam vor allem für Südeuropa. Ich denke etwa an das geografische Dreieck Lourdes, Toulouse, Saragossa, Madrid, Italien. Qui sera tout à fait dans ce croissant qui existe économiquement entre Madrid, Saragosse, Madrid, Toulouse et l'Italie. In der Studiozeit aus Religion und Gesellschaft hörten Sie Stadt der tausend Gesichter, die Pyrenäenstadt Lourdes als Touristenmagnet. Eine Sendung von René Mioni. Die Redaktion hatte Hartmut Kriege.